Komm, man, mercy, mercy, mercy. Rückbank voller Barbie, Barbie, Barbies. Mein Benz ist so sexy, sexy, sexy. V8, man, da ballert, mir. Wir kommen, mercy, mercy, mercy. Rückbank voller Barbie, Barbie, Barbies. Mein Benz ist so sexy, sexy, sexy. V8, man, da ballert, mir. Lila foliert, wir von Mercedes-Benz, doch haben niemals studiert. Bis zu 24 Zoll, er liegt tief und frisiert. Dicker Auspuff, nein, Mann, ich glaub, es sind wir. Bruder, fahr zu dir auf und du siehst, was passiert. Du wärst mies wegrasiert, wie beim FIFA-Turnier. Dank der Subwoofer-Box lässt der Beat mich massieren. Jeder spürt es vibrieren, ich hab viel investiert. Auf meiner Rückbank sitzen persische Frauen. Wow, ihre Äsche sehen wie Pfirsiche aus. Hab den Stern auf der Haube und den Lärmpegel laut. Also alle Hände rauf für den Mercedes. Mercy, mercy, mercy. Rückbank voller Barbie, Barbie, Barbies. Mein Benz ist so sexy, sexy, sexy. V8, man, ballert mir. Wir kommen, mercy, mercy, mercy. Rückbank voller Barbie, Barbie, Barbies. Mein Benz ist so sexy, sexy, sexy. V8, man, ballert mir. 21 Zoll bis 4, spannt dich roll. 130 Euro leichter, aber guck, der Tank ist voll. Mach ein Foto, lenk das Chrom in die Sonne. Ganz Hamburg West Richtung Dom in Kolonne. Obststand 2, wird gepumpt im Benz. Autobahn rauf, hier ist unbegrenzt. Ich im Unterhemd und gib ihn Kickdown. Hab den Kofferraum voller Schnittlau. Er sieht schick aus, wie er einfach da steht. Lila foliert und das Daimler Emblem. Hab den Stern auf der Haube, halt den Lärmpegel laut. Also alle Hände rauf für den Mercedes. Mercy, mercy, mercy. Rückbank voller Barbie, Barbie, Barbies. Mein Benz ist so sexy, sexy, sexy. V8, man, ballert mir. Wir kommen, mercy, mercy, mercy. Rückbank voller Barbie, Barbie, Barbies. Mein Benz ist so sexy, sexy, sexy.